Well, greetings from Illinois, America. Grüße aus Illinois, aus Amerika. It is truly a pleasure to be here with you this morning. Es ist ein wirkliches Privileg, heute Morgen hier bei euch zu sein. It's a privilege to be able to share God's word with you. Es ist ein Vorrecht, einfach Gottes Wort euch mitteilen zu können. And I want to say a special thank you to the leadership team of CIG. They have been a blessing to Chuck and myself. Und ich möchte einen besonderen Dank aussprechen für den Segen, den ich von der Leitung empfangen habe, Chuck und ich hier. So I prayed about what to speak on this morning. So habe ich gebetet über was ich da sprechen sollte heute früh. And I'm trusting that the Lord had this message for you. Und ich vertraue, dass der Herr diese Botschaft für euch hat. As is often the case whenever you speak. Und wie es oftmals einfach der Fall ist, wann auch immer man spricht. The message is mostly for me though. Ist natürlich die Botschaft zuallererst einfach für mich. So if you'll just allow me to pray and then we will open up God's word together. Und wenn ihr einfach zulasst, dass ich jetzt beten kann und wir gemeinsam Gottes Wort eröffnen. Father, we thank you for your word. Vater, wir danken dir für dein Wort. We thank you that it is living and active. Dass es lebendig ist und scharf. And we want to pray that your Holy Spirit is moving in our midst this morning. Und wir wollen, dass dein Heiliger Geist sich in unserer Mitte bewegt. Penetrating our hearts and our minds. Und einfach durchdringend ist Herz und Verstand. Help us to leave here as changed people. Hilf uns, dass wir wirklich als verwandelt hier herausgehen. We give this time to you. Wir geben dir diese Zeit. In Jesus' great name. In Jesu großartigem Namen. Amen. Amen. All right. Well, when I was 13 years old, als ich 13 Jahre alt war, I was in school and they showed us a movie. Da war ich in der Schule und sie haben uns einen Film gezeigt. About the dangers of alcohol and drugs. Über die Gefahren von Alkohol und Drogen. In this movie. In diesem Film. A bunch of students were at a party. Da gab es ein paar Studenten, die hatten da so eine Party gemacht. And one of the students brought his friends into a back room. Und einer der Studenten brachte einen seiner Freunde so ins Hinterzimmer. In this room they began to drink heavily. Und da fingen sie an, dann sehr schwer zu trinken. And use drugs. Und sie hatten auch Drogen. When all of a sudden one of the students passed out. Und plötzlich verstarb einer der Studenten. She had overdosed on drugs. Es war eine Überdosis an Drogen. So they called the ambulance. Sie riefen da die Ambulanz. Bring her to the hospital. Um sie zum Spital zu bringen. Mom and dad show up crying. Die Eltern kamen und sie weinten sehr. And this student, this girl passed away. She died. Und vor ihren Augen starb ihre Tochter. And the moral of the story in this class. Und die Moral dieser Geschichte in dieser Klasse war. Was don't drink or use drugs. Also trinke nicht und verwende auch keine Drogen. So as a 13-year-old boy, I committed with my friends. Also als 13-Jähriger habe ich mich dann dazu verbindlich gehalten und verpflichtet. That we would resolve to never do that. Dass wir einfach eine fixe Entscheidung treffen, dass wir das nie machen würden. 3 years later. 3 Jahre später. When my friends turned 16, which is when you get your driver's license in the States. Als meine Freunde 16 wurden, da bekommt man in den Vereinigten Staaten einen Führerschein. All of them. Alle. Were drinking. Haben getrunken. And using drugs. Und haben Drogen verwendet. The question I asked myself is what happened? Die Frage, die ich mir stellte, war, was ist da passiert? How could my friends who were convinced? Wie können meine Freunde, die das so überzeugt waren? That something was unhealthy? Dass das wirklich ungesund ist. And deadly? Und tödlich. And who had resolved to not ever do it? Und die sich ja fix dafür entschlossen haben, das nicht zu tun. 3 years later. Wie kann das passieren, dass 3 Jahre später? Decide that it was okay. Diese Entscheidung treffen, dass das okay sei. Of course, I now realize what happened to my friends. Jetzt habe ich da begriffen, was mit meinen Freunden passierte. It's something that happens to us every day, doesn't it? Und das ist eigentlich etwas, was uns jeden Tag passieren kann oder passiert. Where we say we believe one thing. Wir sagen, wir glauben eine Seite. But then we do something different. Eine Sache und dann tun wir etwas ganz anderes. Do you have this saying where our walk doesn't match our talk? Gibt es da dieses Sprichwort, dass unser Wandel einfach mit unserem Reden nicht übereinstimmt? We know what is right. Wir wissen, was richtig ist. But when push comes to shove, we do not do it. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann machen wir es einfach nicht. And the unfortunate result of this is, as Christians, das unglückliche Ergebnis davon ist, dass wir als Christen, we end up blending into this world, dass wir letztendlich dann in dieser Welt landen, instead of standing out in it, of people of real faith. I'm sorry, is the last word. Blending? We end up blending in. So, dass wir uns dann einfach irgendwo in der Welt untergehen, anstatt dass wir in unserem Glauben aufrecht als Licht stehen. What I'd like to do with you this morning is look at a person in the Bible. Was ich möchte, dass ihr einfach heute früh mal euch einen Charakter in der Bibel anschaut, who found himself in a very similar situation we find ourselves today as Christians. Der sich in einer sehr ähnlichen Situation vorfand, wie wir auch als Christen heute sagen. His name is Daniel. Sein Name ist Daniel. Do you know him? Kennt ihr ihn, Daniel? Do you know his story? Kennt ihr seine Geschichte? Daniel was 13 years old at the most. Daniel war höchstens 13 Jahre alt. Ripped away from his home, from his family. Er wurde weggerissen von seinem Zuhause, von seiner Familie. And brought into a foreign culture, a foreign country. Und wurde entführt in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur. A country that was the center of secularism. Ein Land, was einfach der Mittelpunkt der Weltlichkeit war. Materialism. Materialismus. Does that sound familiar to anywhere around here? Klingt das irgendwie familiär, vertraut? And Daniel had a decision to make. Und Daniel musste eine Entscheidung treffen. Would he blend into the world around him? Würde er sich da einfach so untermischen unter die Welt um ihn herum? Or would he choose something different? Oder würde er etwas anderes wählen, etwas Höheres? And I want to ask you, what can we learn from Daniel? Aber ich möchte euch einfach fragen, was können wir heute von Daniel lernen? So let's look at Daniel chapter 1, beginning in verse 1. Und schauen wir uns das einmal an, Daniel Kapitel 1, beginnen mit Vers 1. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of his God in Babylonia and put in the chief treasure house of his God. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Then the king ordered Asphanaz, chief of his court officials, to bring in some of the Israelites from the royal family and the nobility. Und der König befahl den Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er von den Kindern Israel, sowohl von den königlichen Samen als auch von den Vornehmen, Jünglinge brächte. Young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. Und dass er Jünglinge brächte, an welchen keinerlei Fehl wäre, und schön von Ansehen und unterwiesen in der Weisheit und kenntnisreich und mit Einsicht begabt, und welche tüchtig wären, im Palast des Königs zu stehen, und dass man sie die Schriften und die Sprache der Chaldäer lehrte. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. Und der König verordnete ihnen ein tagtägliches von der Tafelkost des Königs und von dem Weine, den er trank. Und dass man sie 3 Jahre lang erzöge, und am Ende derselben sollten sie vor dem König stehen. Among these were some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Und es waren unter ihnen von den Kindern Judah, Daniel, Hananiah, Misael und Azariah. The chief official gave them new names. To Daniel, the name Belteshazzar. To Hananiah, Shadrach. To Mishael, Meshach. And to Azariah, Abednego. Und der Oberste der Kämmerer gab ihnen Namen. Und nannte Daniel, Belteshazzar. Und Hananiah, Shadrach. Und Misael, Meshach. Und Azariah, Abednego. That's good. Now I want you to imagine for a moment that you were one of these young boys. Und stell dir mal vor für einen Moment, dass ihr einer dieser Jungs seid. You were ripped from your home at the age of 13. Fortgerissen vom Zuhause mit dem Alter von 13. Taken away from your parents. Weggenommen euren Eltern. And brought to an environment completely unfamiliar to you. Und entführt in eine Umgebung, die euch völlig unvertraut ist. And not only that, but you can see in this passage. Aber nicht nur das, ihr könnt auch in der Passage sehen. That the purpose of them bringing you to Babylon. Dass der Zweck, euch da nach Babylon zu entführen, was to transform you from worshiping Yahweh, dass es nur darum ging, euch da zu verwandeln, weg von eurem eurer Anbetung Yahwehs, into worshiping the gods of Babylon, dass ihr die Götter Babylons anbeten solltet. So this means you're not only coming to a new land, das bedeutet, dass ihr nicht nur in ein neues Land hineinkommt, but you're giving a new name. Und ihr einen neuen Namen bekommt. You have to learn new customs. Ihr müsst neue Bräuche und Rituale lernen. You have to learn a new language. Eine neue Sprache. For 3 years you are being brainwashed. 3 Jahre lang werdet ihr einer Gehirnwäsche unterzogen. To become a Babylonian. Auf dass ihr gute Babylonier werdet. These kids were put in the most dark. Diese Jungs heathen, sind in die finsterste, heidnische, wicked environment you can imagine. Böseste Umfeld gekommen, was ihr euch nur vorstellen könnt. And they are forced to conform to their culture. Und sie sind gezwungen worden, sich dieser Kultur einfach unterzuordnen. Things are not looking good for these 13-year-old boys, are they? Die Dinge schauen nicht gut aus für diese 13-jährigen Jungs. Will they conform to their culture or choose something different? Werden sich dieser Kultur anpassen oder andere Entscheidungen treffen? Look at verse 8 if you have your Bible. Schaut mal Vers 8. This, in my opinion, is the centerpiece of this story and it's the message for us this morning. Ich glaube, dass dies das Herzstück ist dieser Geschichte und dass es auch das ist, was ich heute früh weitergeben möchte. It says, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit dem Tafelkost des Königs und mit dem Weine, den er trank, zu verunreinigen. Und er bat sich von dem Obersten der Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. The word I'd like you to notice there is the word resolved. Das Wort, was ich da euch ans Herz legen möchte, ist, dass er sich etwas vornahm. Daniel resolved not to defile himself, it says. Er hat sich etwas fix vorgenommen, nämlich sich nicht zu verunreinigen. Can God still find people who will stand for him? Kann Gott immer noch einfach Menschen finden, die für ihn stehen? Even in a hostile, selbst in einer feindlich gesinnten, pagan, heidnischen environment, Umgebung. The answer is what? Die Antwort ist die. Yes. Ja. The word resolve means to stand firm in our hearts. Das Wort sich fix vorzunehmen heißt, dass wir festgelegt sind darin im Herzen. I'm going to have to dock some points from Nate right there, right? With his cell phone. Okay. Dann Punkt. So in this case, Daniel is making a decision to stand firm in his heart. Daniel trifft eine Entscheidung, einfach fest zu bleiben in seinem Herzen. Now have you ever read this story and wondered, what's the big deal about eating this food? Habt ihr euch irgendwie mal gedacht in der Geschichte, na, was ist denn da schon dabei, irgendwas da zu essen? Surely this is the best food in the land. Why would these four boys refuse to eat it? Das muss doch das beste Essen sein im ganzen Land. Warum sollte man da ablehnen, davon zu essen? I mean, they already took new names. Die haben doch schon neue Namen bekommen. They're learning all about their new culture. Haben die ganze neue Kultur reingedrückt bekommen. In fact, did you see, they're the best students in the culture. Und sie sind die besten Studenten in der Kultur. So what makes this food different for them? Also was macht das für einen Unterschied, jetzt dann auch noch dieses Essen zu sich zu nehmen? Well, with those other things, they had no choice. Und bei diesen anderen Dingen, da haben sie keine andere Wahl. But here they have a choice. Aber hier, da haben sie die Wahl. They were forced to conform, but here they do not have to. Sie wurden gezwungen, sich da anzupassen, aber hier müssen sie es nicht unbedingt. Let me tell you three reasons why they did not want to eat this food. Lass mich euch drei Gründe nennen, warum sie da dieses Essen nicht essen wollten. First of all, it was not kosher. Erstens, es war nicht koscher. Which means that this food was not approved by God in His law. Es war einfach Essen, was von Gott einfach nicht bestätigt wurde in seinem Gesetz. Es war nicht gesetzesgemäß. Second, they would have known that this food would have been sacrificed to idols. Und sie hätten auch gewusst praktisch, dass dieses Essen praktisch eigentlich den Götzen gewidmet war. To the gods of Babylon. An den Göttern Babylons geopfert wurde. And no faithful Jew would eat such food. Und kein treuer Jude würde solch ein Essen essen. The third and what I think is most important reason. Der dritte Punkt und vielleicht ist das der wichtigste Grund. Is that in this culture, if you were to eat from somebody's table. In dieser Kultur ist es so, dass wenn du an dem Tisch einer Person mit isst, you are entering into a covenant relationship with them, dann trittst du ein in eine Bündnisbeziehung mit ihnen. Basically declaring loyalty und du erklärst oder proklamierst damit einfach eine Treue dieser Person Nebuchadnezzar. Gegenüber. Einfach eine Treue gegenüber Nebuchadnezzar, dem König. And so this is where Daniel draws the line. Und hier zieht einfach Daniel die Grenzlinie. He resolves. Er nimmt sich fix in seinem Herzen vor, in his heart, in seinem Herzen, to stand firm, dass er einfach fest bleibt im Herzen, for the Lord, dass er fest bleibt für den Herrn steht. And he comes up with a plan. Let's look at the rest of this story. Und er hat schon einen Plan geschmiedet. Schauen wir mal, wie die weitere Geschichte fortfährt. Verse 9. Vers 9. Now God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der Kämmerer. But the official told Daniel, I am afraid of the Lord my King. Who has assigned your food and drink? Why should he see you looking worse than the other men of your age? Und der Oberste der Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk verordnet hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Angesichter verfallener wären als die der Jünglinge eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirkt? The king would then have my head because of you. Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. Und Daniel sprach zu dem Aufseher, welchen der Oberste der Kämmerer über Daniel, Hananiah, Mishael und Azariah bestellt hatte. Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Versuche es doch mit deinen Knechten 10 Tage, und man gebe uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food and treat your servants in accordance with what you see. Und dann mögen unser Aussehen, das Aussehen der Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. So he agreed to this and tested them for 10 days. Und dem stimmte er zu und hat es dann für 10 Tage geprüft. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte das 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen besser und völliger an Fleisch als dasjenige aller Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs aßen. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead. Da tat der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. To these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Und diesen 4 Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit. Und Daniel hatte Verständnis für die Gesichte und Träume. At the end of the time set by the king to bring them in, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. Und am Ende der Tage, nach welchen der König sie zu bringen befohlen hatte, brachte sie der Oberste der Kämmerer vor Nebuchadnezzar. The king talked with them and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. So they entered the king's service. Und der König redete mit ihnen und unter ihnen allen wurde keiner gefunden wie Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah und sie standen vor dem König. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Und in allen Sachen einsichtsvoller Weisheit, welche der König von ihnen erfragte, fand er sie 10-mal allen Schriftgelehrten und Beschwörern überlegen, die in seinem ganzen Königreiche waren. And Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahre des König Kores. Are you thankful for God's word? Are we grateful for God's word? Sind wir nicht dankbar für Gottes Wort? Now, as we read there, Daniel's plan. Wie wir da gelesen haben, Daniels Plan war. Is not received very well at first. Daniels Plan ist zunächst nicht gut empfangen worden. Does God ever test our resolve? Ist es nicht so, dass Gott auch zuerst einfach unsere Festlegung im Herzen prüft? You can answer me. Ist es nicht so? Does God ever test our resolve? Ja, Gott erprüft praktisch, was wir in unserem Herzen uns vorgenommen haben. Daniel could have given up at that point and said, "Well, I tried." Daniel hätte aufgeben können und sagen können, naja. Ich habe es immer zumindest versucht. But he doesn't. Aber er gibt nicht auf. He doesn't make any excuses. Er trifft da keine Entschuldigung. He resolved in his heart not to defile himself. Er hat das in seinem Herzen fix festgelegt, dass er sich dann nicht verunreinigen möchte. He knew this was something God wanted him to do. Er wusste im Herzen, dass das etwas war, was Gott für ihn wollte. And so his friends stand firm and try again. So steht er zusammen mit seinen Freunden und er bleibt feststehen. I like how they don't threaten anybody. Und ich mag es auch, wie sie niemand anders da in diese Richtung irgendwie bedrohlich werden. They don't stage a protest. Sie fangen nicht an zu protestieren. They don't burn down buildings. Sie brennen da keine Gebäude nieder. They simply excel in their studies. Es ist einfach, dass sie praktisch eine Exzellenz sich aneignen in ihren Studien. Act like gentlemen. Sie handeln wie Gentlemen. And ask the officer to test them for 10 days with vegetables and water. Yummy. Und sie treten auf diesen Kämmerer zu und bitten ihn, dass er es doch einfach überprüfen möge. And how does the Lord respond to their resolve? Und wie hat dann der Herr auf ihre innere Haltung da reagiert? He blesses and honors them, doesn't he? Er hat sie gesegnet und er hat sie geehrt. Have you learned this lesson yet in your life? Habt ihr diese Lektionen noch im Leben schon gelernt? That oftentimes God's blessing comes after. Dass oftmals der Segen Gottes erst dann kommt, nachdem he tests our resolve. Er einfach unsere innere Festlegung, ihm zu folgen, wirklich geprüft wurde. Everybody wants God's blessing, yes? Jeder möchte Gottes Segen haben, natürlich. But sometimes he waits. Aber manchmal wartet er. To see how we will respond to him. Um zu sehen, wie wir da auf ihn reagieren. Before he pours it out. Bevor er dann den Segen einfach ausschüttet. Can I give you a definition of resolve? kann ich euch eine Definition geben von diesem fixen Herzen, was man sich da fest vorgenommen hat. Resolve means standing for God no matter the consequences. Sich etwas fest vornehmen in diesem Sinne bedeutet, dass man einfach fix zu Gott steht, egal welche Konsequenzen das hat. No matter what might happen to you. Egal, was es für Folgen haben kann. You've made up your mind. Du hast es in deinem Verstand, in deinem Herzen festgelegt. You've determined in your heart. Es bestimmt in deinem Herzen. That because this is what God is asking you to do. Dass, weil ja Gott dich darum gebeten hat, dass du dies tust. You're gonna do it. Dass du es auch tun wirst. What does Daniel have to do with us? Und was hat Daniel jetzt mit uns zu tun? I believe as followers of Jesus Christ today, whether in the United States or in Austria. Ich glaube als Nachfolger Jesu, egal ob das in den Vereinigten Staaten ist oder vielleicht hier in Österreich. We live in Babylon, don't we? Wir leben irgendwie im Babylon. There is a war going on in our culture. Da ist ein regelrechter Krieg, der stattfindet in unserer Kultur. Between the ways of our world, zwischen den Wegen der Welt, and the ways of Jesus Christ, und dem Weg Jesu Christi. Do you agree? Stimmt ihr zu? Is our culture at war with what God says in Liegt His Word? Unsere Kultur einfach in einem Krieg, in einer Schlacht mit dem, was Gott in seinem Wort sagt? My understanding is, and you can correct me if I'm wrong. Mein Verständnis dazu ist, und ihr könnt mich korrigieren, wenn ich da vielleicht verkehrt sein mag. Is this right that less than 1% of people in Austria would call themselves born again believers? Ist das richtig, dass vielleicht weniger als 1% der Österreicher sich als wiedergeborene Christen bezeichnen würden? That sounds a lot like Daniel's odds, doesn't it? Das klingt sehr so wie die Situation, in der Daniel sich befand. In the US, the numbers are going down every year. In den Vereinigten Staaten gehen da die Prozentzahlen, der Anteil der Christen in den Vereinigten Staaten geht runter. We just had a politician say, es geschah gerade, dass ein Politiker sagte, organized religion is a sham. Organisierte Religion ist eine Schande. And a crutch for weak-minded people. Und es ist nur eine Krücke für Menschen, die irgendwie ein bisschen schwach in ihrem Kopf sind. He's talking about Christianity there. Er spricht über Christenheit. We do not live in a world that is favorable to following Christ. Wir leben nicht in einer Welt, die praktisch das günstig sieht, wenn jemand Christus nachfolgt. And my hunch is it's only going to get worse. Und meine Ahnung wird immer negativer eigentlich. So what do we do? Ich habe eine negative Vorahnung. Was kann ich damit tun? Can I challenge you this morning? Kann ich euch herausfordern heute früh? That we do what Daniel did. Dass wir einfach tun, was Daniel tat. That we resolve, dass wir etwas in unserem Herzen uns fest vornehmen to und festlegen, stand firm for the Lord, dass wir da fix stehen für den Herrn, no matter what it costs us. Egal, was es uns kosten mag. Can I ask you an intruding question? Kann ich euch eine Frage stellen, die vielleicht wirklich ein bisschen durchdringend ist? How has your resolve been lately? Wie ist das mit euch so in letzter Zeit praktisch? Wie fest seid ihr wirklich da in eurem Herzen? Are there things in your life that you are compromising? Gibt es da Dinge in eurem Leben, wo ihr vielleicht irgendwo Kompromisse geschlossen habt? Even though that you know God is asking you to do something different. Obwohl Gott euch klar geboten hat, etwas anderes zu tun. Have you made up your mind? Habt ihr euch das einfach im Verstand festgelegt? Have you determined in your heart? Und auch einfach fix bestimmt so im Herzen, dass es so sein soll? That no matter the consequences, you will stand firm in your faith. Dass egal, welche Konsequenzen das sein haben mag, dass ihr einfach stehen bleibt in eurem Glauben. Or you more like my friends from school? Oder seid ihr eher so wie meine Freunde von der Schule? Who said one thing? Die das eine sagten. Who said one thing on Sunday morning? Die Sonntag in der Früh das eine sagten. And then Monday through Saturday. Dann aber Montag bis Samstag. We live a different way. Da leben wir ganz anders. They did not do what Daniel did. Sie haben nicht das getan, was Daniel tat. They made excuses. Sie trafen da irgendwelche Entschuldigungen. We are good at that, aren't we? Wir sind darin gut, making excuses. I'm very good at that. Ich bin sehr gut da, Entschuldigungen mir zusammenzubasteln. I mean, think of all the excuses Daniel and his friends could have given. Stellt euch vor, was für Entschuldigungen einfach Daniel und seine Freunde hätte einfallen können. Maybe you've said some of these. I know I have. Vielleicht hättet ihr, ihr könnt vielleicht einige von diesen Dingen gesagt haben. Also ich habe sie zumindest auch schon gesagt. Daniel could have said, the king told me to do it, so I better. Daniel hätte sagen können, der König hat es doch gesagt, also besser tue ich ihm gehorchen. He was raised in a good home, he was taught to obey. Er ist doch in einem guten Zuhause erzogen worden. Ihm wurde gelehrt, dass er gehorsam sein sollte. So he knows if the boss wants me to do it. Also er weiß, wenn der Chef sagt, I better do it, dann mache ich es besser. But Daniel believed that the law of God takes precedence over the law of man. aber Daniel glaubte, dass einfach das Wort, das Gesetz Gottes praktisch über den Menschen steht. So he doesn't make that excuse. Also macht er nicht diese Entschuldigung. Daniel could have used the excuse of punishment, which is what I did when I was young. Daniel hätte diese Entschuldigung verwenden können, dass doch darauf Strafe lag. If we disobey, we're going to be punished. Wenn wir der Ungehorsam sind, wir werden bestraft werden. I mean, imagine, he doesn't know what's going to happen when he talks to the commander of the guards, does he? Stellt euch vor, er weiß ja gar nicht, was mit ihm passieren wird, während er da mit dem Kämmerer so spricht. He could have said, off with your head, how dare you question me? Er hätte vielleicht sagen können, der Kämmerer, runter mit deinem Kopf, wie kannst du es wagen? He could have used the fear of punishment as an excuse not to resolve. Er hätte die Furcht vor der Strafe einfach dazu verwenden können, sich dazu drücken, dies in deinem Herzen festzusetzen. I've been there and done that, have you? Ich war da schon. Wie geht's euch dabei? He could have said, this is going to ruin my career. Er hätte sagen können, haha, das ist ruinös für meine Karriere. Someday I'd like to make it high up in the office and then I'll tell people about my faith. Ich werde es einfach versuchen, irgendwie mich ein bisschen hochzuarbeiten und dann kann ich den Leuten schon von meinem Glauben erzählen. Just not now. Aber nicht jetzt, das ist die falsche Situation. Daniel could have said, but the food, it looks so good. Dann hätte sagen können, aber das Essen, es schaut so gut aus. Remember, he's a slave. Er ist ein Sklave. He probably hasn't eaten very well for the last couple years. Und vielleicht hat er die letzten Jahre nicht so gutes Essen bekommen. And all of a sudden, every food you can imagine. Und plötzlich liegt es alles vor ihm. Meat, pastries, wine. Fleisch, irgendwelche Pasteten, Wein. Be honest. How many of you would be excited about vegetables and water for 3 years? Wie viele Leute wären von euch begeistert über Gemüse und Wasser für 3 Jahre? I know I wouldn't. Also ich wäre davon nicht begeistert. Daniel could have said, Daniel hätte sagen können, I'm a long way from home, who's gonna know? Ich bin weit von zu Hause weg. Wer wird's schon herausfinden? You know the saying, when in Rome, do as the Romans do? Sorry. When in Rome, do as the Romans do? Wenn du in Rom bist, dann machst du wie die Römer. In the United States we say, what happens in Vegas stays in Vegas. In den Vereinigten Staaten sagen, was da in Las Vegas passiert, das bleibt doch in Las Vegas, ja? Daniel could have said, hey, I'm in another country, nobody's ever going to find out. Und dann hätte sagen können, naja, ich bin in einem anderen Land, niemand wird das herausfinden. Daniel could have said, everybody else is doing it. Na, alle anderen machen es auch. Did you see there was a lot of boys that were brought into this school? Na, da sind eine Menge Jungs da in die Schule gebracht worden. How hard do you think it would have been for him and his three friends to stand out like that? Wie schwer wäre es für ihn gewesen praktisch, dass er mit seinen drei Freunden wirklich da stehen bleibt und sich Have you ever had to do that? Hervorhebt. Habt ihr das jemals so erlebt? I guarantee every time they went to the cafeteria. Ich kann euch garantieren, jedes Mal, wenn sie dann in die Cafeteria gingen, all the boys brought their trays right to Daniel and his friends. Da haben all die Schüler praktisch ihre Tabletts direkt vor Daniel und seinen Freunden aufgestellt. They showed them their steaks. Haben ihnen das Steak gezeigt. Pies and their drinks and they tried to pressure them to give in. Die Berg an Essen und dann auch ihre Getränke und sie hätten wahrscheinlich mit Gruppenzwang gedrängt. Do you know what peer pressure is? Wisst ihr, was Gruppenzwang ist? Everybody else is doing it. Alle anderen machen es ja. But they cared more about what God thought. Aber sie haben mehr sich darum besorgt, was Gott darüber denkt und sagt. What others thought. Und nicht, was andere gedacht haben. Worst of all, Daniel could have used this excuse. Das Schlimmste wäre gewesen, wenn Daniel diese Entschuldigung verwendet hätte. God abandoned me. Gott hat mich doch eh verlassen. So why should I even bother? Warum sollte es mich noch kümmern? To serve him anymore. Mich noch kümmern, ihm irgendwie zu dienen. Does God ever abandon his people? Verlässt Gott je sein Volk? Does he test his people? Prüft er sein Volk? He will test us, but he will not abandon us, even in our tests. Amen? Er prüft uns, ja, aber wird uns aber nie in unseren Prüfungen alleine lassen. Daniel made no excuses. Daniel traf da keine Entschuldigung. He resolved in his heart that he would stand firm for the Lord. Er hat das festgelegt, fix in seinem Herzen, no matter what it cost him. Für den Herrn stehen würde, egal was ihm das kostet. What about us today? Wie ist das mit uns heute? I'd like to close by talking about three areas I believe God will test our resolve. Ich möchte damit abschließen, dass er drei Punkte anspreche, wo Gott wahrscheinlich einfach unsere Festlegung im Herzen, unsere Bestimmtheit prüfen wird. And we need to ask. Und wir müssen da bitten. Are we resolved? Und fragen, sind wir im Herzen wirklich da festgelegt bei ihm? To stand firm. dass wir einfach stehen bleiben in diesen Bereichen. The first area God will test us is our moral resolve. Der erste Punkt, worin Gott uns einfach prüfen wird, ist einfach unsere moralische Haltung. We can split that, festgelegt. We can split that into two things. Man kann das aufteilen in zwei Dinge. Physical purity. Körperliche Reinheit. And mental purity. Und geistige Reinheit. Let's talk about physical purity. Sprechen wir über körperliche Reinheit. We live in an oversexed culture, don't we? Wir leben in einer Kultur, die einfach über oversexed ist. It's everywhere you turn. Everywhere you turn. Du findest das überall, wo du dich hinwendest. We are laughed at. Wir werden ausgelacht. And mocked. Und verspottet. If we want to stay pure in this area. Wenn wir rein bleiben wollen in diesem Bereich. Did the movie The 40-Year-Old Virgin ever make it here? Habt ihr diesen Film gesehen, die 40 Jahre alte Jungfrau? They made a movie in the States called The 40-Year-Old Virgin. Es gibt einen Film in den Vereinigten Staaten, die 40-jährige Jungfrau. Making fun. Und da wird Spaß gemacht. Of somebody who would wait that long. Jemand macht sich den Spaß über eine Person, die so lange wartet. If you have resolved in your heart, if you're single, wenn du Single bist, alleinstehend und das in deinem Herzen für dich festgemacht hast, to wait until marriage to have sex, dass du warten möchtest bis zur Eheschließung, um dann auch Sex zu haben, are you gonna face this test? Wirst du praktisch da in dieser Prüfung Bestand haben? You better believe it. Glaub es besser. When I was in high school, 16, 17, als ich da im Gymnasium war, mit 16, mit 17, I told my friends I was gonna wait for my wife. Da habe ich meinen Freunden gesagt, ich werde auf meine Frau warten. They laughed at me. Sie haben mich nur ausgelacht. They mocked me. Haben mich verspottet. They said, you'll never do it. Das wird nie passieren, das passiert gar nicht, das wirst du nicht schaffen. But I resolved in my heart, aber ich habe es in meinem Herzen für mich festgelegt, that I would stand firm, dass ich da festbleiben würde. So you who are dating right now, ihr, die ihr vielleicht so Beziehungen gerade anfangt, have you resolved in your heart, how far is too far? Habt ihr in eurem Herzen festgelegt, wie weit es da gehen darf? Or are you good at making excuses? Oder seid ihr da gut, irgendwelche Entschuldigungen zu machen? I'm in love. Oh, ich bin doch wirklich verliebt. Das ist echte Liebe. Everybody else is doing it. Alle anderen machen es auch. That's so outdated. That's like my parents. Ah, das ist doch schon obsolet. Das ist doch irgendwie so früher meine Eltern, ja, aber ich. Have you resolved in your heart what God's will is for you in this area? Bist du darin festgelegt, was Gottes Wille für dich ist in diesem Bereich? Have you made up your mind? Hast du einfach deinen Sinn da klar fixiert? God's blessing comes. Und Gottes Segen kommt. To those who pass this test. Zu denen, die praktisch diese Prüfung bestehen. But God's grace always comes. Aber Gottes Gnade kommt immer. Even when we fail. Selbst dann, wenn wir versagen. We can resolve again today. Und können wir uns wieder neu einfach daraus ausrichten und dass wir uns festmachen im Herzen. To stand firm. Dass wir einfach aufrecht stehen bleiben wollen. Let's talk about mental purity. Und sprechen wir über gedankliche Reinheit. Are you resolved as a Christian to stay mentally pure? Hast du das für dich festgelegt, dass du auch in deinem Verstand, in deinen Gedanken mental rein bleibst? What does Scripture say about what we put in our mind? Was sagt die Schrift darüber, über die Dinge, die wir da in unserem Kopf zulassen? Do we put filth in our mind? Tun wir da Dreck einfach einfüllen? No. Nein, machen wir nicht. Paul wrote in Colossians 3, set your mind on things above. Paulus sagt im Kolosser Kapitel 3, not on earthly things. Suche das, was droben ist und nicht die irdischen Dinge. It's right there in the Bible. Es steckt in der Bibel. Have you resolved in your heart, hast du das in deinem Herz für dich festgelegt? That you will only put in your minds what is excellent, dass in deinem Kopf nur das zulässt, was wirklich good, excellent ist, was gut ist. And morally uplifting, und was moralisch einfach erhebend ist. We all know what you're supposed to, wir wissen, dass wir das alles sollen. But do we do it? Machen wir das auch? How many of us, week after week, wie viele von uns Woche für Woche are guilty of pouring garbage into our minds? Werden schuldig der Tatsache, dass wir einfach Dreck in unserem Verstand zulassen, das einfach uns damit füllen. I am very good at making excuses about this. Ich bin sehr gut da, Entschuldigungen zu machen. I know it's rated R, but all my friends are going. Ich weiß, dass das eigentlich nicht erlaubt ist, sowas da zu sehen, aber all meine Freunde gehen dorthin. I know I shouldn't watch it, but it looks really funny. Ich denke, ich weiß, dass ich das nicht anschauen sollte, aber es schaut irgendwie lustig aus. Or how about this one? Looking at those pictures on my computer is not doing anyone any harm. Oder da diese Bildchen da an meinem Computer, das macht doch nichts aus. Do you know in the United States, among Christian men, In den Vereinigten Staaten unter christlichen Männern. Over 50%. Über 50%. Are addicted to pornography. Haben eine Pornografiesucht. My favorite one when I was young, my excuse was always, it's just music. Meine Lieblingsentschuldigung, als ich jung war, war, das ist einfach nur Musik. It doesn't affect the way that I think. Das hat doch keinen Einfluss auf die Tatsache oder die Art und Weise, wie ich denke. Yeah, right. Ja, denkst du. And by the way, parents, how many parents here? Wie viele Eltern sind hier? You model this for your kids, right? Ihr seid der Vorbilder für eure Kinder. You don't watch or listen to things you wouldn't want them to. Ihr schaut euch nicht Sachen an oder ihr hört auch euch nicht Sachen an, die ihr für eure Kinder nicht wollt. You're the example that they're watching. Ihr seid das Vorbild, was sie da beobachten. Have you resolved in your hearts to stay morally pure? Habt das in eurem Herzen für euch fest vorgenommen, dass ihr moralisch einfach reinbleiben wollt? Let's take our stand as Christians. Lasst uns wirklich da aufrecht stehen und eine Position einnehmen als Christen. We do not conform to this world. Wir wollen nicht gleichförmig sein dieser Welt. But we stand out in this world. Sondern wir wollen einfach hervorstechen. No matter the consequences. Egal welche Konsequenzen das haben mag. A second test God will put us through. Eine zweite Prüfung, durch die uns der Gott durchführen wird, is our ethical resolve. Unsere ethische Beständigkeit oder Entschlossenheit. I'm thinking especially of your school or your work. Vielleicht die Schule oder der Arbeitsplatz. Today we are told. Heute wird uns gesagt. It's okay to be dishonest. Ist okay, wenn man ein bisschen unehrlich ist. It's okay to rip people off. Wenn man Leute das ein bisschen betrügt. It's okay to cheat on your taxes. I don't know if you can even do that here, but. Wenn man bei der Steuer nicht so ganz korrekt ist. It's okay to cheat on your test. Wenn du da vielleicht ein bisschen auch schummelst beim Test. As long as you don't get caught. Solange du dich erwischen wirst, ist okay. Everybody does it. Alle machen das. And even if you do get caught, you can just lie. Und selbst wenn du dann erwischt wirst, man kann ja immer noch lügen. And nobody will ever know. Niemand wird das wissen. Let me give you an example. Lass mich euch ein Beispiel geben. Let's say your boss calls you into his office. Vielleicht ruft euch euer Chef hinein ins Büro. And he says, I need you to tell a lie about your coworker. Naja, ich brauche das jetzt mal, dass du vielleicht eine kleine Lüge verbreitest über eine Kollegin oder Kollegen. Otherwise, I'll get in trouble. Oder ich habe Probleme. Also bitte. So what are you gonna do? Was wirst du machen? Or you need to get your grades up a few points. You got some students here? Students? Oder gibt's ein paar Studenten, die sagen, na klar, Moment, das wäre ganz gut, wenn meine Noten ein bisschen steigen würden. You really want to get into the university, yeah? Ja, also in die Universität möchte ich schon. So you need to get those grades up a little bit. Also ein bisschen, wenn die Noten besser werden. But you're not so good at math. Aber in Mathe bin ich nicht so gut. But your friend sitting next to you is very good. Aber neben dir, da sitzt jemand, der ist sehr gut. What are you going to do? Was wirst du machen? Have you resolved in your heart? Hast du dich entschlossen in deinem Herzen? To stand firm. Dass du einfach fest stehen bleibst. The third area God will test us for sure. Und der dritte Bereich, in dem Gott uns sicher prüfen wird, is our spiritual commitment to him. Ist unsere geistige Verbindlichkeit ihm gegenüber und Entschlossenheit. The Lord wants to know. Der Herr möchte wissen. Do you love him? Liebst du ihn? With all your heart. Mit ganzem Herzen. With all your soul. Mit dem ganzen Seele. With all your mind. Mit ganzem Verstand. And with all your strength. Und mit ganzer Kraft. How does he test us in this? Wie prüft er uns darin? Do you spend time with the Lord every day? Verbringst du Zeit mit ihm jeden Tag? Do you spend time in his word and in prayer? Verbringst du Zeit im Wort und im Gebet? I know you're busy, right? Ich weiß, du bist beschäftigt. We're all busy. Wir sind alle beschäftigt. How important is the Lord in your life? Wie wichtig ist der Herr in deinem Leben? I talked to Pastor Rob on Friday. Ich habe mit Pastor Rob gesprochen am Freitag. He says he has resolved for his life to spend 1 hour every day with the Lord. Er sagt, er hat sich einmal fix entschlossen für sein Leben, dass er jeden Tag eine Stunde mit dem Herrn verbringt. You have a very good example of a pastor there. Oh, das ist ein sehr gutes Beispiel als Pastor hier. It's a conviction. Ist einfach eine fixe Überzeugung. He knows that the Lord wants to be with him and he wants to be with the Lord. Und er weiß, dass der Herr einmal mit ihm Gemeinschaft haben möchte und er möchte Gemeinschaft mit Gott haben. What about you? Was mit dir? Do you spend time with the Lord? Verbringst du Zeit mit dem Herrn? How about your giving? Wie ist mit eurem Geben? I can talk about this because I'm flying home tomorrow, right? Ich kann darüber sprechen, weil morgen fliege ich nach Hause. Has God talked to you about how much he wants you to give for his kingdom? Hat Gott mit dir gesprochen, wie viel er möchte, dass du gibst? Does he say anything about that in the Bible? Sagt er etwas in der Bibel? Something. Ja, da steht was. Are you resolved to obey even if it means sacrifice? Bist du entschlossen, praktisch damit zu gehorchen, auch wenn es von dir Opfer abverlangt? What about baptism? Was mit der Taufe? I know many friends at home. Ich kenne viele Freunde zu Hause. Who I believed in Jesus. Sagen, ja, ich glaube an Jesus, habe geglaubt. But they were never baptized. Aber sie sagen, sie glauben an Jesus, aber sie haben sich nie taufen lassen. It's not a suggestion, is it? Ist nicht so eine Sache, naja, das ist vielleicht eine Idee, kann man machen oder auch nicht. You believe and you are baptized. Nein, es ist so, du glaubst und lässt dich taufen. So steht es geschrieben. What about evangelism? Was mit Evangelisation? Let's say you're having coffee with some of your friends. Vielleicht hast du einen Kaffee mit Freunden. And one of them says, well, all religions are the same as long as you're sincere. Und jemand sagt dir, na, alle Religionen sind doch gleich. Du musst nur irgendwie ernsthaft dabei sein. Is that what people believe here? Das, was die Leute hier glauben? That's what people believe in the United States. Ja, das glauben die Leute in den Vereinigten Staaten. What do you do? Was machst du? What would you do in that situation? Was würdest du machen in dieser Situation? Are you resolved in your heart? Bist du entschlossen in deinem Herzen? To stand up like Daniel and his friends. Da einfach für den Glauben aufzustehen, wie Daniel und seine Freunde. For the name of the Lord. Im Namen des Herrn. Now listen, I'm a Baptist preacher. Ich bin ein Baptistenprediger. I could give you many more examples. Ich könnte euch noch viele mehr Beispiele geben. I could go on all day. Ich kann den ganzen Tag jetzt so weitermachen. But the question simply is, have you resolved in your heart? Und die Frage ist ganz einfach, hast du dich in deinem Herzen entschlossen? To stand firm. Einfach feststehen zu bleiben. In moral. In der Moral. Ethical. In ethischen Fragen. And spiritual purity. Und auch in der geistigen Reinheit. Now the question I want to close with you is, why would we do this? Die Frage, mit der ich abschließen möchte, ist einfach zu sagen, why should we resolve to stand firm in these areas? Warum sollen wir darin entschlossen sein, fix sein in unserem Herzen in diesem Bereich? I'll tell you again. Did you see it in our text? Wir können das sehen bei uns im Text. God blesses those. Gott segnet diese Leute, who resolve in their hearts, die in ihrem Herzen entschlossen sind, to stand firm for him. Einfach für ihn fix aufrecht zu stehen. Do you believe that his blessing is better than anything this world can offer? Glaubt ihr, dass seine Segnungen besser sind als alles, was die Welt anbieten kann? Now his blessing may not come right away. Sein Segen mag nicht sofort um die Ecke kommen. That's what makes it hard. Das macht es manchmal schwierig. 2 Chronicles 16:9 says. 2. Chronik 16 Vers 9 sagt. The eyes of the Lord range throughout the earth. Die Augen des Herrn, sie streifen umher auf der Erde. To strengthen those whose hearts are fully committed to him. Um die zu stärken, deren Herzen einfach voll ihm hingegeben sind. Too often I used to think. Zu oft habe ich immer gedacht. That God was looking for athletes. Dass Gott schauen würde, dass er Sportler hat. And rock stars. Oder Rockstars. And movie stars. Oder Filmstars. That he could make into Christians. Die er da zu Christen machen könnte. So that they could influence the culture. Auf dass die das machen. Auf dass sie die Kultur beeinflussen. But our passage teaches us just the opposite. Aber diese Schriftstelle, die lehrt uns etwas ganz anderes. As God looked down on 4 13-year-old boys. Während Gott da herabschaute auf 4 13-jährige junge Männer. He was simply looking for someone who would say, er hat einfach geschaut nach jemandem, der sagen würde, I have resolved in my heart, ich habe es für mich im Herzen fix entschlossen, to stand for the Lord, dass ich einfach für den Herrn stehe. And no matter what, egal was da kommen wird. And then, und dann, and then, und dann, God took Daniel, hat Gott den Daniel genommen, and his three friends, und seine drei Freunde, who exhibited faith, die einfach echten Glauben darstellten, and trust, und Vertrauen, and courage, und Mut, and resolve, und Entschlossenheit, in this foreign culture, in dieser fremden Kultur. And he blessed them. Und er hat sie gesegnet. He gave them influence. Er hat sie einflussreich gemacht. God is not looking for influential people to make faithful. Gott schaut nicht darauf, dass er einflussreiche Leute God is looking könnte. For resolved people to make influential. Er schaut eher darauf, dass er entschlossene Menschen, my question is, are you one of them? Einflussreich machen kann. Und ich frage euch, seid ihr einer davon? Friends, in today's Babylon, und im heutigen Babylon, I want to challenge you to a deeper measure of resolve. Möchte ich euch einfach herausfordern zu einem tieferen Grad der Entschlossenheit. So as I finish, I will ask you. So wenn ich jetzt hier abschließe, werde ich euch fragen. Have you resolved in your heart? Seid ihr in eurem Herzen fix entschlossen? To never compromise your faith. Keine Kompromisse zu schließen mit eurem Glauben. No matter what it costs you. Egal, was es euch kosten mag. Now will you stumble? Und wenn ihr vielleicht stolpert? Will you fall? Oder vielleicht fallt? You will. Und das wird passieren. But does God ever abandon you? Wird euch Gott je verlassen? He is always there in his grace. Er ist immer bei euch in seiner Gnade. To pick you back up on his feet. Um euch wieder auf die Füße zu stellen. On your feet. Auf eure Füße zu stellen. And to send you back into this world. Um euch zurückzusenden hinein in diese Welt. To be an influence. Auf dass ihr ein Einfluss seid. Will you be a Daniel? Wollt ihr auch ein Daniel sein? Let's pray. Lass uns beten. Father, I know this is a challenging message. Vater, ich weiß, es ist eine herausfordernde Botschaft. And there is not one of us in this room. Und es ist nicht eine Person hier im Raum. Who haven't failed at this at one time in our lives. Die nicht irgendwo auch versagt hat in Punkten im Leben. But we claim the blood of Jesus Christ. Aber wir beanspruchen das Blut Jesu Christi. And from this moment on again. Und von diesem Moment an jetzt. We want to resolve. Wollen wir uns entschließen. To stand firm. Dass wir einfach aufrecht stehen. In our hearts. In unseren Herzen. We need your help to do it. Für dich, Herr. Und wir brauchen dazu deine Hilfe. But we believe. Aber wir glauben. That you want to influence this culture. Dass du diese Kultur beeinflussen möchtest. Just like you did with Daniel and his friends. Genauso wie du das gemacht hast mit Daniel und seinen Freunden. So as we leave here this morning. Und wenn wir jetzt von hier weggehen. Help us to stand firm. Hilf uns, dass wir da aufrecht stehen bleiben. To not conform to the world. Und dass wir uns nicht gleichförmig machen lassen dieser Welt. But to be transformed. Und dass wir verwandelt werden. Into the image of Jesus Christ. In das Ebenbild Christi. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So let's bow our heads one more time. Beugen wir nochmal unseren Kopf. If you are here today and you have never put your faith in Jesus Christ. Wenn du heute früh hier bist und dein Glauben noch nie in Christus hineingesetzt hast. We would like to give you this opportunity. Dann würden wir dir einfach diese Gelegenheit geben. God loves you. Gott, er liebt dich. He loves you very, very much. Er liebt dich so, so sehr. And he knows you. Und er kennt dich. He sees where you're sitting. Er sieht genau, wo du da sitzt. And he's glad that you're here. Und er freut sich so sehr, dass du da bist. But it's an invitation to come into relationship with him. Aber es ist eine Einladung, dass du kommst. Hinein in eine Beziehung mit ihm. Jesus says in Revelations 3, Behold, I stand at the door and knock. Whoever hears my voice and opens the door, I will come in and have fellowship with him. Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 3, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe. Wer auch immer mich einlässt, mit dem werde ich Mahl halten und Gemeinschaft haben. So today, if you hear this knocking at your heart's door, wenn du heute hier jetzt sitzt und dieses Klopfen am Herzen spürst, you can simply say this prayer. Dann sprich einfach dieses Gebet. Jesus, I thank you for dying on the cross for me. Jesus, ich danke dir dafür, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. I've known this all my life, but I've never made it personal. Ich habe das ganze Leben schon gewusst, aber nie für mich persönlich angewandt. And so right now I ask for forgiveness. Jetzt bitte ich dich um Vergebung. For all the things that I've done wrong in my life. Für all die Dinge, die ich verkehrt gemacht habe in meinem Leben. For people that I have hurt. Für Menschen, die ich verletzt habe. And I thank you that your forgiveness covers everything. Und ich danke dir dafür, dass deine Vergebung alles abdeckt. Come into my life. Komm in mein Leben. I open the door. Ich öffne die Tür. And make yourself real to me. Und sei für mich ganz real und wirklich. And for the believers that are here today. Und für die schon Gläubigen hier. Let's just take a moment. Nehmen wir uns einen Moment Zeit. And let the Holy Spirit speak to you personally. Und lassen wir das zu, dass der Heilige Geist zu uns ganz persönlich spricht. The area in our life where we have to take a stand. Den Bereich oder vielleicht Bereiche, wo wir einfach eine aufrechte Stellung einnehmen müssen. The area that we've been influenced in instead of being an influencer. Bereich, in dem wir vielleicht von der Welt beeinflusst wurden, anstatt dass wir die Welt beeinflusst haben. There is no condemnation when the Holy Spirit convicts. Es gibt keine Verdammung, wenn der Heilige Geist überführt. There's just a sense that we need to confess. Immer nur dieses feine Gefühl, dieses Gespür, jetzt sollte ich das einfach bekennen. Let's take a moment. Nehmen wir uns diesen Moment Zeit. And God says, it's not that I want to withhold anything from you. Und Gott sagt, es ist nicht so, dass ich dir irgendetwas vorenthalten möchte. It's just that I want you to enjoy those things in the right context. Es ist vielmehr so, dass ich möchte, dass du diese Dinge genießen kannst, aber in den richtigen Umständen. There are some people here who maybe have compromised in the area of purity. Es sind vielleicht einige Leute hier, die Kompromisse geschlossen haben, Kompromisse eingegangen sind in dem Bereich der Reinheit. God doesn't want to take something away from you. He wants to bless you. Gott möchte nicht etwas wegnehmen. Er möchte dich segnen. He created sex. Er hat Sex kreiert. It was his idea. Das war seine Idee. And that's why you're here today. Und deshalb bist du hier. It's a good thing. Und das ist so gut. But it's to be in the context of marriage where there is two people who are committed to one another. Aber das soll einfach in dem Zusammenhang der Ehe stehen, wo einfach zwei Leute sind, die sich ganz hingegeben sind und where einander verbunden haben. Where there's trust. Wo Vertrauen ist. Where there's no fear. Wo keine Furcht ist. And Father, I pray for every young person or single person here that you would strengthen them. Und Vater, ich bitte für jede junge Person, für jede Person, die alleinstehend ist, dass du sie stärkst, stehen zu können. That you would give them strength to resist. Dass du ihnen diese Kraft und Stärke gibst, widerstehen zu können. Because there's something better. Weil es da etwas Besseres gibt. You want the very best for us. Du hast das Allerbeste für sie. And if you've already made that mistake, und wenn du vielleicht diesen Fehler bereits begangen hast, as we heard, there is grace. Wie wir gehört haben in der Botschaft, da ist Gnade für dich. If we confess our sins, wenn wir unsere Sünden bekennen, he is faithful and just, dann ist er treu und gerecht, to forgive us, uns zu vergeben, of everything, alle Dinge, and to cleanse us from all unrighteousness. Und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. His grace is more than enough. Seine Gnade ist mehr als genug. Father, give us resolve for the things that we see with our eyes. Vater, gib uns Entschlossenheit gegenüber den Dingen, die wir mit unseren Augen vielleicht sehen könnten. The things we expose ourselves to on the computer. Oder den Dingen, den wir uns da konfrontieren lassen im Computer. In films, in books. Vielleicht auch in Filmen oder Büchern. Lord, we don't want to be hypocrites. We want to be cleansed from within. Herr, wir wollen keine Heuchler sein. Wir wollen aus dem Innersten heraus gereinigt sein. We don't want to say one thing and have a different lifestyle. Wir wollen nicht das eine sagen, dann aber in unserem Leben steht etwas ganz anderes tun. But Lord, only your grace can help us. Aber Herr, nur deine Gnade kann uns das ermöglichen. We look to you. So schauen wir auf dich. We look to you. So schauen wir auf dich. And maybe you need a friend, someone that can keep you accountable. Und vielleicht brauchst du einen Freund, einfach eine Person, der gegenüber du verantwortlich sein kannst. Ask God to give you someone. Bitte Gott, dir einfach jemanden zu geben. That you can fully trust. Eine Person, der du voll und ganz vertrauen kannst. Where you can say, hey, I need help in this area. Please ask me how I'm doing. Und dass du der Person sagst, ich brauche da einfach Hilfe in diesem Bereich. Kannst du mir helfen? ask me how I'm doing periodically. Frag mich immer wieder, wie es mir damit geht. I want to be accountable. Ich möchte einfach verantwortlich sein. To a person and to the Lord. Gegenüber einer anderen Person, vor allen Dingen aber gegenüber dem Herrn. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Danke, Jesus. Danke für deine Liebe. Thank you for your unconditional love. Danke für deine bedingungslose Liebe. Keep us so full on the inside with you. Lass uns so einfach erfüllt sein mit deiner Fülle, mit dir. With your spirit, with your word. Mit deinem Geist, mit deinem Wort. We're so full that we're not hungry when those temptations come. Dass wir so voll sind von dir, dass wir gar keinen Hunger haben nach irgendwelchen Versuchungen. Thank you, Lord. Danke dir, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.